Ich bin die Puppe, die stets aufs Neue heuchlerisch korrupt verpuppt. Ich bin die Puppe, jene boshaft scheue, die verschwenderisch nach ihrer Mitte sucht. Ich bin die Figur aus hauchdünnem Porzellan, die tausendfach sich selbst zerschlagen. Ich kann mich fast nie im Ganzen ertragen, zu groß die Last meines Zwitterwesen. Es wiegt zu schwer für ein einziges Leben. Metamorphose. Metamorphose. Metamorphose. Metamorphose. Ich muss mich teilen, immerzu. Metamorphose. Und ich bleibe dennoch eine Obdachlose, eine ausdruckslose Puppe für mein Herz. Es bleibt von mir selbst furchtlos unberührt, während meine Puppe euch tausendfach verführt. Ich habe mich für den Schein zerschlagen, als ein Spielzeug mich dem Schein hingegeben. Doch wo ist bei alledem meine Atmung geblieben? Ich tötete sie, fast nach Belieben, jeden Tag aufs Neue. Weißt du, worauf ich mich freue? Auf die Metamorphose, die meine höhere Kraft aus meinen Händen nimmt. Denn ich bin ein gar stümperhaftes Püppchenkind. Ich war niemals Mann, aber ich werde auch niemals Frau. Ich bin nur ein bizarrer V, der sich selbst durchschaut hat und nun kein farbenfrohes Rad mehr schlagen mag. Wann kommt endlich der Tag meiner Metamorphose? Duftet der Tod nach einer zarten Alpenrose oder wie ein Rehkitz, welches elternlos im Tannenwald? Ich wäre jetzt gerne eine Frau, wäre gerne auf der Stelle uralt. Dann dürfte ich sagen, es ist vollbracht. Gute Nacht, du glanzvolle Welt. Hier, nimm meine Puppentracht. Dann zieht es mich heimwärts zu meinem Vater. Dankeschön. Es war ein lehrreiches Theater. Metamorphose. Metamorphose. Metamorphose. Metamorphose. Metamorphose. Mein Leben gleicht einer Zwangsneurose, dem Hangen zwischen ungleichen Stühlen. Mit mir als gefallenen Virtuose. Ich falle zwischen alle Geschlechter, falle zwischen alle Prinzipien. Natur, sag, muss ich vor dir oder du vor mir niederknien? Ich finde nicht mehr zurück zu mir, bin gleichzeitig Beutetier und Harpunier, bin eine Missgeburt, die bisweilen glänzt wie ein Rohdiamant. Doch nirgendwo erspähe ich die Hand, die den Diamant in seiner Ganzheit tragen kann. Und dies geht mir schon so vom Kindesbeinen an. Ich bin ein Zwitterwesen und ich will genesen. Drum bitte ich dich, lass mich ein Rehkitz sein, welches ohne Eltern, ganz verloren und allein im tiefen Tannenwald dem Tod entgegenhallt. Metamorphose, mir ist so schaurig kalt, und ich habe die leise Ahnung, wo die von mir ersehnte Wärme gedeiht.